Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So don't be shocked, beloved brothers and sisters, if you experience the world's hatred. Seid also nicht überrascht, liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr den Hass der Welt erlebt. Jesus said something very interesting. Jesus sagt etwas sehr Interessantes. He said, "Woe unto you, if all men speak good of you." Er sagt: Wehe euch, wenn alle Menschen gut von euch sprechen. And this is something that has actually guided me for many, many years. Das hat mich tatsächlich viele, viele Jahre lang geleitet. It is part of our human nature that we like people to speak good of us. Es liegt in unserer menschlichen Natur, dass wir es mögen, wenn Menschen gut von uns sprechen. Who likes when everybody speaks bad about them? Wer mag es schon, wenn alle schlecht über ihn reden? I've learned something about the heart. Ich habe etwas über das Herz gelernt. There is not a human being in the world that has the power to injure me emotionally. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der die Kraft hat, mich emotional zu verletzen. We choose to be injured or to be hurt emotionally. Wir entscheiden uns dafür, emotional verletzt oder verwundet zu werden. I want you to really think about this. Ich möchte, dass du darüber wirklich nachdenkst. I choose to open my heart for the things that other people do to me. Ich entscheide mich, mein Herz für die Dinge zu öffnen, die andere Menschen mir antun. The Bible even warns us, don't take everything you hear to heart. Die Bibel warnt uns sogar davor, uns alles, was wir hören, zu Herzen zu nehmen. It is a great danger to yield to the desire to be loved and liked by everybody. Es ist eine große Gefahr, dem Wunsch nachzugeben, von allen geliebt und gemocht zu werden. If we yield to this, we cannot be true anymore to the gospel and be true disciples of Jesus. Wenn wir dem nachgeben, können wir nicht mehr dem Evangelium treu sein und wahre Jünger Jesu sein. In more than 4 decades of serving Jesus, I have encountered a whole number of pastors who have told me something like this. In über 4 Jahrzehnten des Dienstes für Jesus bin ich einer ganzen Reihe von Pastoren begegnet, die mir so etwas Ähnliches gesagt haben. I cannot preach things that upsets the congregation. Ich kann nichts predigen, was die Gemeinde verärgert. And then some of these pastors even added this. Einige dieser Pastoren fügten sogar hinzu: If I do, the offering will go down and we need the finances in the church. Wenn ich das tue, wird das Opfer kleiner ausfallen, aber wir brauchen die Finanzen in der Gemeinde. This is a very dangerous attitude. Das ist eine sehr gefährliche Einstellung. I don't think we should do things so that we get rejected by people. Of course, that's not common sense. That's not smart. Ich denke nicht, dass wir Dinge tun sollten, nur damit wir von den Menschen abgelehnt werden. Das ist natürlich nicht vernünftig, das ist nicht klug. But we should do things that are right as the disciples of Jesus. Aber wir sollten das tun, was für die Jünger Jesu richtig ist. And when the system of this world or people who live in the system of this world don't like it and they hate us. Und wenn das System dieser Welt oder die Menschen, die darin leben, das nicht mögen und uns hassen, we should actually rejoice. Sollten wir uns eigentlich freuen? Did Jesus not say, if they persecute you for my namesake, rejoice, because great will be your reward in heaven? Hat Jesus nicht gesagt, wenn sie euch um meines Namens willen verfolgen, dann freut euch, denn euer Lohn im Himmel wird groß sein? It does not even make any sense to expect the applause from the people who live in a different kingdom. Es macht doch keinen Sinn, den Applaus von Menschen zu erwarten, die in einem anderen Königreich leben. The world is part of a different kingdom. It's part of the kingdom of darkness. Die Welt ist Teil eines anderen Königreichs. Sie ist Teil des Königreichs der Finsternis. The Bible is clear. The whole world is laying in darkness. Die Bibel sagt es ganz deutlich. Die ganze Welt liegt in der Finsternis. If we are the children of the light, of course the children of the darkness cannot applaud us. Wenn wir Kinder des Lichts sind, dann können uns die Kinder der Dunkelheit natürlich nicht applaudieren. If we choose not to cheat and not to lie and be honest, even if it costs us, why do we expect the world to love that? Wenn wir uns dafür entscheiden, nicht zu betrügen, nicht zu lügen und ehrlich zu sein, auch wenn es uns etwas kostet, warum erwarten wir dann, dass die Welt das liebt? There are people in the Christian world that I admire very, very greatly. Es gibt Menschen in der christlichen Welt, die ich sehr bewundere. And this is just my personal opinion. Das ist nur meine persönliche Meinung. But in the United States, there are two companies that are quite big that I applaud. In den Vereinigten Staaten gibt es zwei ziemlich große Unternehmen, denen ich applaudiere. One of them is Chick-fil-A and the other one is Hobby Lobby. Eines davon ist Chick-fil-A, das andere Hobby Lobby. In Switzerland we have the great chocolate company called Lederach. In der Schweiz gibt es das großartige Schokoladenunternehmen Lederach. Those three companies did all the same thing. Diese drei Unternehmen haben alle dasselbe getan. They have positioned themselves that marriage is between a husband and a wife only. Sie haben sich positioniert und gesagt, dass die Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau geschlossen werden kann. They got so much hatred from the world, it is incredible. Es ist unfassbar, wie viel Hass sie von der Welt bekommen haben. In one of those cases, the world even tried to destroy them and drive them into bankruptcy. In einem dieser Fälle hat die Welt sogar versucht, sie zu zerstören und in den Bankrott zu treiben. And they remained firm. Aber sie blieben standhaft. And I applaud them for this. Und dafür ziehe ich meinen Hut vor ihnen. It's easy to position yourself if you don't get hated for it. Es ist einfach, sich zu positionieren, wenn man dafür nicht gehasst wird. And more I meet Christians who want to be politically correct. Ich treffe immer mehr Christen, die politisch korrekt sein wollen. And then they use kind of spiritual arguments why we should do that. Sie führen dafür gewissermaßen geistliche Argumente an, wie zum Beispiel: Oh, the Bible says we have to love everybody. Oh, die Bibel sagt, dass wir alle Menschen lieben sollen. We don't want to be offensive to the people who are not Christians. Wir wollen Menschen, die keine Christen sind, nicht beleidigen. My dear friend, Jesus never did anything to offend anybody, but a lot of people were offended at Jesus. Mein lieber Freund, Jesus hat nie etwas getan, um jemanden zu beleidigen, aber viele Menschen fühlten sich von Jesus beleidigt. So we should never be shocked if the system of this world and the people in the system of this world hate us. Wir sollten uns also nie darüber aufregen, wenn das System dieser Welt und dessen Menschen uns hassen. What is of course sad when Christians hate each other. Es ist natürlich traurig, wenn Christen einander hassen. But we've already talked about this yesterday. Ich habe gestern bereits darüber gesprochen. But more and more we have to decide. Doch wir müssen immer mehr die Entscheidung treffen, that if we are hated by the world, that's perfectly fine. Dass es völlig in Ordnung ist, wenn wir von der Welt gehasst werden. Why do we have to decide that? Warum müssen wir diese Entscheidung treffen? Because if we don't make a clear decision, we will compromise under pressure. Wenn wir keine klare Entscheidung treffen, werden wir unter Druck Kompromisse eingehen. Trust me, the pressure is going to get much bigger. Glaub mir, der Druck wird noch viel größer werden. And if we are people who always want to be loved by everybody, we are going to compromise in many areas of our lives. Und wenn wir Menschen sind, die immer von allen geliebt werden wollen, werden wir in vielen Bereichen unseres Lebens Kompromisse eingehen. The thing that most people admire greatly about Debbie is that she is not politically correct. Die meisten Menschen bewundern an Debbie sehr, dass sie nicht politisch korrekt ist. She is simply very sincere and expresses what she feels. Sie ist einfach sehr aufrichtig und drückt aus, was sie fühlt. And this is refreshing to many people who've lived politically correct in the Christian world. Das ist für viele Menschen, die in der christlichen Welt politisch korrekt gelebt haben, erfrischend. Let's make a decision. Entscheiden wir uns dafür, let's always spread love to everybody, immer allen Menschen Liebe entgegenzubringen, but let's not expect for everybody to love us. Aber nicht zu erwarten, dass alle uns lieben. People hate you. That's part of Christian life and being a disciple of Jesus. Menschen werden dich hassen. Das gehört zum christlichen Leben und zum Leben als Jünger Jesu dazu. I will see you tomorrow. Bis morgen.